Kapitel 02. Kommen Wohlstand und Wohlergehen von Gott. In Mose 12, 1-2 erscheint Gott dem Abraham und teilt ihm mit, dass er ihn segnen würde. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Es war nicht Abrahams Idee, Gott um einen Segen zu bitten, sondern es war Gottes Idee, Abraham zu segnen. Gottes Herz sehnt sich danach, seine Kinder zu segnen. Und das brachte er Abraham gegenüber durch diesen Segenszuspruch zum Ausdruck. Gott begann die Unterhaltung, nicht Abraham. Wenn wir das Leben von Abraham studieren, können wir sehen, dass Gott ihn sehr reich werden ließ. Damit war Gottes Segen nicht nur ein geistlicher, sondern auch ein materieller. Auch das Leben von Josef zeigt uns das Anliegen Gottes, seine Kinder zu segnen. In 1. Mose 39,3 heißt es. Und sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war, denn alles, was er tat, das ließ der Herr in seiner Hand glücken, Luther Bibel 1984. Hier wird das Leben Josefs in der Sklaverei beschrieben. Sogar als er als Sklave lebte, nachdem er von seinen eigenen Brüdern verraten und verkauft worden war, war Gott fest entschlossen, ihn zu segnen. Dieser Segen hatte offensichtlich nichts mit seinen Talenten oder Begabungen zu tun, sondern kam direkt von Gott. Sogar ein nichtchristlicher Herrscher musste anerkennen, dass es der Herr war, der Josef in allem Gelingen schenkte. Wir müssen diese wichtige Wahrheit verstehen. Wir brauchen uns nicht auf unsere eigene Stärke, Weisheit oder Begabungen verlassen, damit wir Gelingen haben. Auch im Alten Testament offenbarte Gott den Wunsch, eines seiner Kinder zu segnen, so dass das sogar für seinen ungläubigen Herrn offensichtlich wurde. Die meisten Christen kennen die Geschichte von Josef. Weil er nicht gegen Gott oder seinen Herrn sündigen wollte, rannte er vor der Frau seines Herrn weg, als sie ihn zum Ehebruch anstiften wollte. Voller Wut und Eifersucht und weil sie sich abgelehnt fühlte, überzeugte sie ihren Mann, Josefs Herrn, dass Josef versucht habe, sie zu vergewaltigen. Daraufhin warf sein Herr ihn voller Zorn ins Gefängnis. Nun könnte man annehmen, dass der Segen jetzt endete, da er im Gefängnis war. Aber der wahre Segen, der allein von Gott kommt, ist nicht von natürlichen Umständen abhängig. In Mose 39,23 heißt es. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Hier sehen wir einmal mehr, dass das Gelingen nicht von uns oder den Umständen abhängig ist, sondern dem Wunsch Gottes entspringt, uns zu segnen.